Am 31. Januar veröffentlichte das nördliche Vorbereitungskomitee für den gesamtnationalen Kongress für den Frieden und die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen eine öffentliche Mitteilung. In der Mitteilung hieß es: In der Zeit, wo das Streben und die Forderung der Landsleute danach, um jeden Preis eine neue Phase der selbstständigen Landesvereinigung einzuleiten, immer stärker werden, werden im In- und Ausland die Vorbereitungsarbeiten für den großen gesamtnationalen Vereinigungskongress aktiv durchgeführt. Das südliche Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und die südkoreanischen Organisationen verschiedener Kreise und Schichten wie Arbeiter, Bauern, Jugend, Frauen, Religiösen fasst den Entschluss dazu, in diesem bedeutsamen Jahr des 45. Jahrestages der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli und des 10. Jahrestages der Veröffentlichung der Deklaration vom 4. Oktober den großen gesamtnationalen Vereinigungskongress feierlich zu veranstalten und dadurch dieses Jahr zu einem historischen Jahr zu machen, in dem eine Blütezeit der Wiedervereinigung des Heimatlandes eingeleitet wird. Am 12. Januar wurde das Busaner Vorbereitungskomitee für den gesamtnationalen Kongress gebildet. Im Anschluss daran wurde das südliche Vorbereitungskomitee für den Vereinigungskongress der Jugend und Studenten für den Frieden und die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen gegründet. Und am 19. Januar gab es in Seoul eine Veranstaltung zur Bildung des südlichen Komitees für den gesamtnationalen Kongress für den Frieden und die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen, an der die Vertreter der Organisationen und die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und Schichten teilnahmen. Mehrere Regionen Südkoreas wie die Städte Seoul und Gwangju sowie der Bezirk Südgyeongsang und die Organisationen verschiedener Klassen wie Arbeiter, Bauern und Jugend und Studenten forcieren die Arbeit für die Bildung der Vorbereitungskomitees. Am 16. Dezember des Vorjahres wurde die Expertenkommission der Auslandskoreaner des gemeinsamen Expertenkomitees von Nord, Süd und Ausland für die Vorbereitung auf den gesamtnationalen Kongress gegründet. Im neuen Jahr werden im Einklang mit den realen Verhältnissen der Regionen bunte Aktivitäten für die Veranstaltung des gesamtnationalen Kongresses entfaltet. So ist im Norden, im Süden und im Ausland eine beispiellos heiße Tendenz zur Veranstaltung des gesamtnationalen Vereinigungskongresses wahrzunehmen und wird die Vorbereitung darauf tatkräftig forciert. Am Anfang Februar wird in der chinesischen Stadt Shenyang die gemeinsame Expertensitzung von Nord, Süd und Ausland über die Vorbereitung auf den gesamtnationalen Kongress stattfinden.